Nächster Lied, liebe Freunde, ist Programm. So schlimm nicht. Kommt noch. Hört ihr mich? Ja. Hört mich. Wer bestimmt hier ein Programm? Ihr oder wir? Kann aber nicht wahr sein. So. Also los. Nächster Lied ist Programm. Und jetzt los. Immer zu mir stehen, gemeinsam die Götter ein und du gehst.